su haka zaki ne bacin amana idan da raina horin ki ba ni canzara ai soyayya ce nake dake domin Allah ke ma ki mini ba musamin masana kushewa idan na rasa ke cikin duniya zama da kai